War's Traum oder war's Tag? Dieser Sonntag im Schnee, weiße Stille ringsum im Hag, zugefroren der See, in dem roten Umhang, grad wie ein Husar, so zog ich through the snowy Sunday. Alle Bäume und Sträucher wie Puderzucker bestreut, schwärzer waren die Krähen nie, nie der Wald so verschneit. An der Schonung, da stand sie in einem Pelz, sagte nur, what a snowy Sunday. Schwarz wie Ebenholz war ihr Haar, feenhaft die Gestalt, ihre Lippen blutrot als Paar, streiften wir durch den Wald. Unsere Küsse schmeckten lange noch nach Harz, nach dem Tan in the snowy Sunday. Schnee ist weich, aber kalt, doch wohin? Liebe nicht ihren Ort. Pelz und Umhang waren unser Bett. Alle Kälte war fort. Und wir glühten, unser heißer Atem zog als weißer Rauch through the snowy Sunday. War es Traum oder war es Tag, dieser Sonntag im Schnee, und im Tann dort bei der ich lag, war sie wahr oder Fee, in dem roten Umhang renn ich los, wenn's schneit, ruf in den Wald, what a snowy Sunday. Thank you.